Erster Safatja, Gedalja, Juchal und Paschur hörten die Worte von Jeremia. Er sprach zu allen Menschen. Zweiter Gott sagt, wer hier bleibt, stirbt durch Krieg oder Hunger. Wer zu den Feinden geht, wird leben. Dritter Gott sagt, der König von Babel wird diese Stadt sicher erobern. Vierter Die Beamten sagten zum König, dieser Mann muss sterben. Er macht die Soldaten und das Volk mutlos. Fünfter König Zedekia antwortete, er ist in eurer Hand. Ich kann nichts gegen euch tun. Sechster Sie warfen Jeremia in eine tiefe Grube. Dort war nur Schlamm. Jeremia sank tief in den Schlamm ein. Siebter Ebed-Melech arbeitete im Palast. Er hörte, dass Jeremia in der Grube war. Der König saß am Tor. Achter Ebed-Melech ging aus dem Palast zum König. Neunter Er sagte, mein König, diese Männer tun Böses. Jeremia wird in der Grube verhungern. Es gibt kein Brot mehr. Zehnter Der König sagte, nimm drei Männer mit. Hol Jeremia aus der Grube, bevor er stirbt. Elfter Ebed-Melech nahm die Männer. Er holte alte Lumpen aus dem Palast. Er ließ sie mit Seilen hinunter. Zwölfter Er rief, leg die Lumpen unter deine Arme. Dann ziehen wir dich hoch. Jeremia tat das Dreizehnte. Sie zogen Jeremia mit den Seilen hoch. Jeremia blieb danach im Hof der Wache. 14. König Zedekia ließ Jeremia zu sich kommen. Er sagte, ich frage dich etwas. Sag mir die Wahrheit. 15. Jeremia sagte, wenn ich die Wahrheit sage, tötest du mich. Du hörst nicht auf meinen Rat. 16. Der König schwor Jeremia heimlich, ich werde dich nicht töten. Ich gebe dich nicht den Männern. 17. Jeremia sagte, Gott sagt, ergib dich den Feinden. Dann bleibst du am Leben. Die Stadt wird nicht brennen. 18. Wenn du dich nicht ergibst, wird Babel die Stadt verbrennen. Du wirst nicht entkommen. 19. König Zedekia sagte, ich habe Angst vor den Juden bei den Feinden. Sie könnten mich auslachen. 20. Jeremia sagte, das wird nicht passieren. Gehorche Gott, dann wirst du leben. 21. Wenn du dich nicht ergibst, zeigt Gott mir das, 22. Alle Frauen im Palast werden weggebracht. Sie werden sagen, deine Freunde haben dich belogen. Jetzt steckst du fest. 23. Deine Familie wird zu den Feinden gebracht. Du wirst gefangen. Die Stadt wird brennen. 24. Zedekia sagte, niemand darf von diesem Gespräch wissen. Sonst musst du sterben. 25. Die Beamten werden dich fragen. Sie wollen wissen, was wir gesagt haben. 26. Sag ihnen, ich habe den König gebeten, mich nicht in das alte Gefängnis zu schicken. 27. Die Beamten kamen und fragten Jeremia. Er sagte nur das, was der König wollte. Sie ließen ihn gehen. 28. Jeremia blieb im Hof der Wache. Er blieb dort, bis Jerusalem erobert wurde.